Nennt mich Prinz Nana, denn auch ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Nachdem am vergangenen Samstag angeblich irgendeine Welt geendet ist, haben wir anscheinend jetzt den Beginn einer neuen Ära. Große Worte für wenig Veränderung. Aber immerhin bekommen jetzt vermehrt junge Talente Sendezeit und Titelambitionen, wie dieser eine Jungspund. Wie hieß der noch? Jeff Jarrett? Für den kommenden Satz muss ich mich sogar im Vorhinein entschuldigen, denn Ricochet und Swerve Strickland machen jetzt das durch, was wir alle schon erlebt haben. Nach zu viel Toilettenpapier wird's blutig. Währenddessen wird Tony Khan zu Vince McMahon in seiner besten Zeit und kürzt zwei Drittel von Adam Copelands Namen, nur um kurz darauf zwei Drittel der Bedrohlichkeit der Death Riders zu kürzen. Anthony Bowens würde sein Tag-Team gerne in The Ashamed umbenennen, der Black Mist von Julia Hart ist überaus durchsichtig und Mercedes Moné zelebriert erstmals eine Titelfeier ohne Gewalt. Trotz allem Spott und Hohn, ich bin so excited auf den heutigen Podcast. Also poolt euch die letzten Raclette-Reste aus den Zähnen und macht die Wunderkerzen nochmal an. Wir starten jetzt in die Elite Hour. Ich heiße nicht nur Stefan, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour, eurem AEW-Podcast bei wrestling-infos.de. Falls es euch vielleicht noch nicht aufgefallen ist oder ihr über die Feiertage die alten Ausgaben nicht hören konntet, seid nicht verwirrt. Die Elite Hour kommt jetzt immer freitags und in dieser Woche sogar zweimal. Also kurz zur Aufklärung, wir hatten jetzt ja am vergangenen Samstag ein Pay-Per-View, da haben dann Cutter und Julian zu Beginn der Woche ein Pay-Per-View-Special Review geliefert und heute thematisieren wir dann regulär die Weeklies oder vielleicht auch eher nur die Weekly, weil wir jetzt ja bislang nur Dynamite hatten. Rampage ist bekanntermaßen Geschichte, das heißt, wenn wir in der nächsten Woche wieder einen Podcast rausbringen, werden wir halt dann erst Collision und dann wieder Dynamite besprechen. Ich glaube, so sollte es einigermaßen verständlich sein. Heute mache ich das natürlich wieder nicht alleine, sondern mit Thorsten. Hallo, wie geht's dir und wie gut hast du die Feiertage überstanden? Hallo, frohes neues Jahr an alle. Ja, ganz ruhig. Ne? Family war auswärts bei Schwiegereltern und ich habe es mir hier alleine gut gehen lassen, schöne Filme geguckt. Ja, und bin auch gut ins neue Jahr gekommen. Wichtigste Frage jetzt zu Beginn des Podcasts noch. An Silvester Raclette oder Fondue? Gar nichts von beiden. Ah, Raclette. Da ich kein Käse mag, hätte ich vor der Wahl gestanden eher Fondue. Okay. Ist eine falsche Entscheidung, aber die toleriere ich an der Stelle trotzdem mal. Du bist jetzt praktisch der Letzte von unserem Elite Hour Quintett, ist es ja mittlerweile schon, der jetzt unmittelbar vor World's End und jetzt unmittelbar nach World's End noch nicht dazu kam, irgendwie nochmal den Pay-Per-View drin zu kommentieren. Also David und ich haben ja die Preview gemacht, jetzt Cutter und Julian Anfang der Woche die Review. Vielleicht jetzt für dich auch gerade nochmal die Möglichkeit, in ein paar Sätzen irgendwie zu sagen, wie du jetzt vielleicht den finalen Aufbau oder jetzt auch den Pay-Per-View an sich dann fandest. Die Auflösung des Turniers fand ich soweit okay. Na, es sieht ja jetzt danach aus, dass es wahrscheinlich dann Kazuchika gegen Kenny 4 um die Continental Championship gibt. Ja, Main Event, ich habe fast damit gerechnet, dass Mox verteidigt, aber wir haben immer noch nicht rausgefunden, was wollen die Death Riders jetzt? Irgendwie haben ja so diese Spots vorher, in den Wochen vorher, wo sie mit ihrem Pickup da in der Wüste umhergekurvt sind, irgendwie ja impliziert, dass es irgendwie bei World's End den großen Reveal gibt. Naja, war jetzt dann nicht so. Ja, dass Mariah dann Thunder Rosa besiegt, war auch absehbar, weil warum hat Thunder Rosa eigentlich ein Titelmatch bekommen? Bloß weil sie eine Woche vorher Schilder hochgehalten hast, als Toni zurückgekommen ist, dass Toni nicht auf der Card ist, obwohl sie halt unmittelbar vorher ihre Rückkehr hatte, ist auch so eine Frage. Und das war eigentlich jetzt so das große und ganze Fazit. Ich glaube, punkto erwartbar, hast du ja bei ein, zwei Matches gesagt, ich glaube, das kann man soweit unterschreiben. Ich meine auch, dass David und ich ich glaube, wir hatten ja in jedem Match die gleiche Vorhersage gemacht und ich meine, die haben jetzt auch alle gestimmt. Also kein Titelwechsel, Okada als Turniergewinner, MJF gewinnt gegen Adam Cole. Und ich glaube, die Pre-Show stand zu dem Zeitpunkt noch gar nicht fest, als wir dann letzte Woche aufgenommen haben. Von daher, ja, ich glaube, unter erwartbar kann man das alles einigermaßen unterschreiben. Jetzt stehen wir ja praktisch wieder mal am Beginn einer neuen Ära, wie es jetzt auch mehrfach gesagt wurde. Das passt jetzt auch erstmal zum Pay-Per-View-Kalender. Also wenn wir Wrestle Dynasty jetzt gerade mal ein bisschen ausklammern, was ja nicht so präsent in den Shows waren, ist jetzt unser nächster Pay-Per-View dann Revolution am 9. März, also erst in gut 2 Monaten. Wir haben wirklich viel Zeit für Storytelling. Es ist gerade, finde ich, aber da kommen wir natürlich gleich noch dazu, relativ schwierig, Dinge dann abzusehen, wo gerade was genau hinführen soll. Also es fühlt sich gerade alles sehr danach an, wie der Beginn einer neuen Staffel und wie es bei Serien gerne bei einem Staffelbeginn dann auch der Fall ist. Bekommen wir auch neue Charaktere, nämlich Speedball Mike Bailey wird erwartet, dass er in den nächsten Tagen, Wochen bei AEW aufkreuzen wird. Wann genau ist noch unklar. Angeblich ist jetzt sein Vertrag bei TNA zum Jahresende ausgelaufen. Und da könnte ich keine bessere Person am anderen Ende des Mikrofons haben als unseren Thorsten, unseren TNA-Experten mit seinem Six-Sided Talk. Was können wir von Mike Bailey bei AEW erwarten und wo glaubst du, wird er sich in der Card-Region ungefähr einsortieren? Danke für den Lob. Ebenso fachkundige Auskunft hätte natürlich auch Daniel geben können. Nur ich glaube, der hat mit AEW jetzt nicht so viel am Hut. Was können wir von ihm erwarten? Er steht gefühlt einem Will Ospreay nichts nach. Die beiden hatten auch bei TNA im vergangenen Jahr oder 2023 ein richtig geiles Match. Das also so diesen Style, High-Flying-Style, das bringt er auf jeden Fall. Ja, wo würde ich ihn einordnen? Nicht im Main Event, also so Mox oder so, das wird er nicht machen. Bei TNA war auch eher so Secondary Title, das ist ja da die X-Division. Da wird er sich wohl einsortieren. Also ich kann mir vorstellen, mal so TNT Championship, Continental oder International Championship, muss man dann halt sehen. Na, aber so in die Region würde ich ihn dann einsortieren. Ja, und ich bin sehr gespannt, wie er sich bei AEW machen wird. Ja, definitiv, ich auch. Also ich habe jetzt von ihm, glaube ich, 2, 3, 4 Matches mal in den letzten Jahren gesehen. Ich verfolge ja TNA eher nur sporadisch, um es mal etwas schon fast zu übertreiben. Wenn du jetzt natürlich sagst, er steht einem Will Ospreay nichts nach, dann könnte das natürlich eine sehr gute Ergänzung fürs AEW-Roster werden. Damit bin ich aber praktisch auch schon mit den News der letzten Tage wieder am Ende. Also das war jetzt das Einzige, was jetzt für uns heute, also wir nehmen gerade Donnerstagabend auf, reingekommen ist. Ansonsten bleibt uns jetzt praktisch nur deine Meide. Da bin ich jetzt gerade mal sehr gespannt, wie viele Minuten wir heute voll machen werden, weil normalerweise besprechen wir ja immer ein Pay-Per-View plus Weeklies oder einen normalen Weekly hatten wir jetzt immer Dynamite, Rampage und Collision, also 5 Stunden, jetzt sind es nur 2. Ihr könnt wahrscheinlich jetzt schon sehen, wie viele Minuten es letztendlich für uns heute geworden sind. Vielleicht knacken wir die Stunde, vielleicht wird das jetzt aber auch nur eine entspannte Dreiviertelstunde für euch Elite Hour geben. Ich möchte kurz einen Haken. Ich habe mal eben nebenbei geschaut. Will Ospreay gegen Mike Bailey war bei TNA 2023 Match of the Year. Okay, also ich meine, ich habe es nicht gesehen. Wie gesagt, ich verfolge kein TNA, das klingt soweit ganz gut. Ich schick dir mal den Link. Also damals hieß die Promotion noch Impact Wrestling, aber es ist ja dieselbe. Hm. Ich schick dir gerne mal den Link dazu und dann kannst du dir das mal anschauen. Dann dir vielleicht auch ein kleines Bild von Mike machen. Bin ich mal gespannt, werde ich mir auf jeden Fall anschauen und noch ja, meine Hausaufgaben nachholen. Kommen wir zu Dynamite. Um es mal mit einem Satz wahrscheinlich zusammenzufassen, der rote Faden der Show war so ein bisschen, dass jeder irgendwie World Champion werden möchte und Jon Moxley das selbstverständlich nicht zulassen möchte. Denn damit ist dann praktisch auch die Show gestartet. Also Moxley hat am Anfang über Adam Copeland gesprochen, das war dann noch nach World's End dann aufgenommen und dann halt hier dann eingespielt. Hat unter anderem gesagt, dass er lieber den Titel zerstören würde, als ihn in den falschen Händen zu sehen. Daraufhin hat man dann Adam Copeland mit FTR gesehen. Copeland hat dann Leute angesprochen, die von Moxley attackiert wurden, in Anführungszeichen noch verletzt wurden. Und dieser möchte sich dann für seine Freunde auch rächen. Wir springen jetzt gerade erstmal direkt in den Main Event, um die gerade erwähnten Personen direkt wieder aufzunehmen. Rated FTR gewinnt in einem Six-Man-Tag-Team-Match gegen die Death Riders, also in Form von Moxley, Castagnoli und Wheeler Yuta. Knapp 20 Minuten, sehr langer Main Event. Und wenn ich es richtig recherchiert habe und richtig im Kopf habe, war das jetzt die erste Niederlage der Death Riders. Inwiefern, glaubst du, schadet das jetzt gerade dem, ja nicht Trio, sondern dem gesamten Stable? Und ist Adam Copeland jetzt auch einer der Namen, den wir in den Topf der möglichen Number One Contender werfen können? Also vom Können her definitiv. Ich glaube aber nicht, dass da jetzt große Gefahr für die Death Riders draus erwachsen wird, weil die Show fand ja, wenn ich das richtig verstanden habe, in Asheville statt und da genau. Wohnen die drei eben. Und man hat ja auch über die ganze Show hinweg gesehen, dass sie auch Werbung für Spenden gemacht haben, weil Asheville ja vom Hurricane Helene oder Helene auf Deutsch so arg gebeutelt wurde. Und da glaube ich, ist der Sieg jetzt so zu verstehen, dass man sagt, hier die Hometown Heroes in der gebeutelten Stadt, die gewinnen dann im Main Event. Ich würde jetzt aber nicht sehen, dass Cope oder Adam Copeland oder die FTA jetzt irgendwie die großen Gegner sind, die da dann am Ende die Death Riders besiegen. Ich meine, die ganze Storyline wird sich wahrscheinlich eh noch ein paar Monate dann irgendwie hinziehen. Werden jetzt natürlich erstmal die Gegenspieler sein, in irgendeiner Form auch immer. FTA, beziehungsweise auch Rated FTA als Trio könnte natürlich dann auch den Dreien von den Death Ridern auch die Trios-Title potenziell abnehmen. Ich meine, mit dem Sieg jetzt in der letzten Nacht für uns, also jetzt vom Mittwochabend, wären sie natürlich jetzt auch erstmal glaubwürdige Number One Contender für die Trios-Title. Peck war jetzt ja beispielsweise dann gar nicht da, der ja eigentlich der Titelträger ist und nicht Jon Moxley in dem Fall. Das Match an sich, ich weiß gar nicht, was ich darüber groß sagen kann oder soll. Es ging knapp 20 Minuten und selbstverständlich war es nicht schlecht. Also es war ein relativ großer Main Event für eine Dynamite-Ausgabe. Ich bin, wie man vielleicht als geübter Hörer dieses Podcasts auch weiß, kein so riesen Fan von Six-Man Tag Team Matches und für mich wäre es auch kein Problem gewesen, wäre dieses Match 3-4 Minuten kürzer gewesen. Ein paar Spots fand ich ganz cool, gerade auch als gegen Ende Claudio Castagnoli mal gut und gerne auch so ein bisschen aufgeräumt hat, waren ein paar coole Spots dabei. Hast du es positiver wahrgenommen? Weil, also Dynamite überzieht ja gerne mal ein paar Minütchen und da hätten sie meiner Meinung nach auch im Zeitrahmen hätten bleiben können, aber vielleicht sehe ich das auch einfach nur ein bisschen kritisch, weil ich da vielleicht nicht die Zielgruppe für dieses Match bin. Nee, ich muss dir da voll und ganz zustimmen. Also so Six-Man-Tag-Team-Matches sind jetzt auch nicht meine Welt. Und wenn ich entscheiden dürfte, wären die Trios-Titel die ersten, die ich wieder abschaffen würde, weil das Thema zu viele Titel und naja. Ja, man hätte es durchaus kürzen können. Das Match hatte jetzt auch so gesehen nicht wirklich einen großen Aufbau. Ja, ich möchte mal sehen, ob da überhaupt irgendwas Großes draus erwächst oder ob das dann vielleicht wirklich eher in die Richtung Trios-Titel geht, weil wir müssen ja auch sehen, dass ja der, ich sag mal, große Name als Herausforderer für die Zukunft ja wohl eher Jay White ist. Na, weil der war ja, hat ja bei World's End im Main Event so ganz knapp den Pinfall nicht geschafft, weil Wheeler Yuta, glaube ich, den Referee rausgezogen hatte. Sonst wäre er jetzt der World Champion. Und ich greife mal vor, er hat ja hier auch ein Number oder hier das Match gewonnen, mit dem er dann nächste Woche im Gauntlet-Match an Position 1 ist, also nehme ich mal an, als letzter dann ins Match eingreifen kann. Und in diesem Match wird dann ja kommende Woche auch entschieden, wer der nächste Herausforderer für Mox ist. Ganz genau. Er hat ja auch gerade noch in dem Main Event ja auch noch eingegriffen, dass Rated FTR jetzt den Sieg einfahren konnte bei Dynamite. Also da wirkt es ja auch schon so, als wenn er da jetzt erstmal der wahrscheinlichste Hauptherausforderer sein dürfte für die nächsten Wochen. Aber was ich auch eben schon meinte, Revolution ist noch so lange hin. Entweder bringen sie halt dann das Match irgendwann bei einer Weekly, vielleicht bei einer besonderen Dynamite-Ausgabe. Je nachdem, ob er halt jetzt nächste Woche das Casino Gauntlet Match gewinnt oder vielleicht strecken wir das auch noch länger, vielleicht bis zum nächsten Pay-Per-View. Noch einen anderen Aspekt angesprochen jetzt vom Main Event von Dynamite. Da wurde ja auch Adam Copeland mit einem etwas anderen Namen angesprochen, um es mal anders ja, zu betiteln. Ich weiß jetzt nicht, warum. Ich weiß auch noch nicht, ob es irgendwie einen besonderen Hintergrund hat. Ich finde es erstmal ein bisschen suspekt. Also ich habe es ja im Intro schon als Vince McMahon-Aktion betitelt, der ja bekannt war in den letzten Jahren, gerne mal den einen oder anderen Vor- oder Nachnamen zu streichen. Ja, jetzt hat er praktisch noch den ersten Teil seines Nachnamens behalten. Es wirkt aber auch so, als wenn das dauerhaft so wäre. Ich bin eher verwundert und das nicht gerade im positiven Sinne. Ich gehe mal, glaube ich, richtig davon aus, dass es bei dir ähnlich sein wird, oder? Hey, definitiv. Also ich hoffe, dass das halt so eine einmalige oder kurzfristige Geschichte ist, weil bei AEW ist ja, das wäre ja jetzt das erste Mal, dass sowas gemacht wird, weil sonst sind die Leute ja eigentlich immer mit ihren, ich sag mal jetzt schon von vornherein aus den Indies bekannten Namen aufgetreten oder ebenso wie Adam Copeland halt mit ihrem richtigen Namen, weil sie den von WWE nicht benutzen dürfen. Na, und ich sehe eigentlich Adam Copeland, ja, mei, der Name ist jetzt auch nicht so schlimm, als dass man ihn groß ändern müsste. Nee, und er ist eh schon jemand, der wahrscheinlich bei vielen Fans eher noch als Edge in Erinnerung geblieben ist, beziehungsweise halt auch noch so betitelt wird, wenn man über ihn spricht. Ich muss mich ja auch öfter mal konzentrieren, ihn immer noch Adam Copeland zu nennen und ihn jetzt nach wenigen Monaten AEW jetzt direkt wieder. Ist ja kein ganz neuer Name, aber dann wieder eine andere Variante davon zu nennen. Ich weiß nicht ganz, wo der Vorteil drin ist, aber wenn er das persönlich so möchte, ich denke mal, dass es in diesem Fall jetzt ja keine Entscheidung von Tony Khan gewesen ist, sondern von ihm selbst, ein persönlicher Wunsch dann wahrscheinlich. Ich glaube, in sozialen Medien hat er sich auch schon, glaube ich, dann in den letzten Monaten in Cope umbenannt. Dann, ja. Dann sei es ihm gegönnt, aber ich verstehe so gesehen die Intention dahinter noch nicht, aber vielleicht klärt sich das ja irgendwann auf. Ja, hoffe ich auch. Ne? Wenn es von ihm ausgeht, dann bin ich auch fein damit. Wenn es jetzt irgendwie eine Anweisung von oben wäre, dann wäre das für mich völlig unverständlich. Dann kommen wir zum Casino Gauntlet Match in der kommenden Woche, beziehungsweise jetzt das Three-Way-Match diesbezüglich von der vergangenen Dynamite-Ausgabe. Also auch da nochmal der Hintergrund, falls das vielleicht jemand missverstanden hat, weil es zumindest bei uns im Board auch ein bisschen Verwunderung drum gab. Also das Casino Gauntlet Match wurde jetzt bei der gestrigen Dynamite-Ausgabe praktisch erst angekündigt für kommende Woche. Teilnehmeranzahl ist ja so gesehen immer unbekannt, weil das Match ja jederzeit enden kann und in der Theorie unendlich viele weitere Wrestler in den Ring kommen. Deswegen ist es jetzt schwierig, genau zu sagen, wer dafür bestätigt ist. Wir können aber zumindest davon ausgehen, dass jetzt ein Jay White, Swerve Strickland und Roderick Strong, die jetzt halt in dem Three-Way-Match in vergangener Nacht teilgenommen haben, teilnehmen werden und ein Jeff Jarrett, zu dem kommen wir später noch. Hat ja auch schon gesagt, dass er daran teilnehmen wird. Das heißt, Und MJF. hat er auch, das wäre nämlich jetzt mein erster Das, Punkt gewesen, hat er auch gesagt, dass er in dem ja, Gauntlet-Match dabei er hat ist? gesagt, er will sein Gold zurück. Ja, aber da habe ich mir auch schon gedacht, es wäre irgendwie MJF untypisch, wenn er in so einem Match teilnehmen würde, weil wir kennen MJF, der ist eh keiner, der seine 100 Matches im Jahr abspult. Und dann so ein, ja, letztendlich Multiman-Match könnte er, ja, ich will nicht sagen untergehen, weil das würde er definitiv nicht, aber es wäre untypisch, wenn MJF in einem Match drin steckt, wo nicht das Spotlight nur auf ihn gerichtet ist, vielleicht um es so auszudrücken. Deswegen bin ich mal gespannt, ob ein MJF dran teilnehmen würde. Es würde mich auch nicht wundern, wenn er dann einfach abwartet und. Naja, aber mal ehrlich, wenn man ihn jetzt irgendwie direkt auf Mox schickt, das wäre Heel gegen Heel, das passt nicht. Und dann MJF wieder Faceturn, dann kannst du ihn auch langsam begraben. Nee, also ich habe zumindest so verstanden, er hat ja seine Backstage-Promo da gehalten. Und ich habe da, also als Nachgang zu World's End, er war noch so blutverschmiert und so. Und ich habe das so verstanden, dass er seinen Hut sozusagen für dieses Casino-Gauntlet in den Ring geworfen hat. Okay, dann haben wir potenziell 5 bestätigte Namen. Wie gesagt, das Match kann jederzeit enden, sodass wir eigentlich auch nur 2 Namen letztendlich haben könnten. Deswegen ist es halt da mal ein bisschen schwierig davon auszugehen, wer dann immer teilnehmen wird und wer nicht und wie viele teilnehmen werden. Nichtsdestotrotz, der Gewinner des Casino Gauntlet Matches wird dann in 2 Wochen, also am 16. bzw. am 15. bei Dynamite dann Titelmatch gegen Jon Moxley erhalten. Also so ist es zumindest geplant. Vielleicht habe ich da jetzt auch bei dem einen oder anderen ein paar Fragezeichen klären können. Kommen wir aber erstmal dann jetzt noch zum Three-Way-Match. Also wie eben gesagt, Jay White gewinnt gegen Swerve und Roderick Strong. Das Match wiederum hat mir wieder besser gefallen als der Main-Event, weil ich hier irgendwie das Gefühl hatte, dass sie es besser genutzt haben, dass sie so viele Leute, also mehr als 2 Leute gleichzeitig im Ring haben. Und da waren ein paar coole Spots dabei, wo sie mit hohem Tempo immer untereinander interagieren konnten. Also das war dann für mich, glaube ich, ich nenne es jetzt einfach mal Match of the Week. Collision hatten wir noch nicht und World's End ist noch vergangene Woche. Mir persönlich hat es sehr gut gefallen und dann wahrscheinlich auch der erwartbare Sieger in dem Match. Oder wie siehst du das? Ja, nee. Jay White ist ja, wie gesagt, auch aufgrund dessen, dass er ja so beim Main Event von World's End als gefährlichster Gegner, möchte ich jetzt mal so sagen, gefeatured wurde, war der erwartbare Sieger. Swerve, das hat man dann ja im Nachgang des Matches gesehen, wird wahrscheinlich jetzt in eine andere Richtung erstmal gehen und Orange Cassidy, Roderick Strong. Ach nee, Roderick Strong. Orange Cassidy war ja im Opener. Nicht als World Champion. Die Frage, die ich mir auch gestellt habe, ist es wirklich ein so großer Vorteil, dieses Match zu beginnen? Also klar, es wurde damit ja auch argumentiert, dass wenn man der Erste ist, ist man garantiert in dem Match, also dass man nicht irgendeine Startnummer hat, wenn das Match schon potenziell vorbei sein könnte. Ja, verstehe ich irgendwie. Das Casino Gauntlet Match in London bei All In hat ja zumindest aber auch gezeigt, als dann ein Luchasaurus bzw. Killswitch dann reingekommen ist, dass der relativ schnell das Match beendet hat, als halt ein späterer Teilnehmer war. Also ich hätte vielleicht, wenn man schon ein Match extra dafür macht, die Stipulation sinnvoller gefunden, wenn man es so formuliert hätte, dass der Gewinner sich praktisch aussuchen kann, wann er Teil dieses Matches wird. Also, dass er einfach so einen Blanko-Check hat, dass er einfach jederzeit sagen kann, okay, jetzt gehe ich in den Ring und jetzt werde ich Teil dieses Matches, sodass man sagen könnte, okay, gerade liegen alle am Boden, ich nehme teil, ein Finisher, zack, ich gewinne das Ding. Weil wenn das Match 10, 20 Minuten geht, ist es vielleicht gar nicht mehr so ein Vorteil, angefangen zu haben, weil du ja dann potenziell auch der bist, der am meisten einstecken musste. Oder, und das hatte ich zu Beginn dieses Podcasts ja dann falsch interpretiert, man macht es wie klassisch, so wie so ein Gauntlet-Match zum Beispiel bei WWE abläuft. Es gibt eine vorher definierte Anzahl an Plätzen, die auch durchgehen. Und Gauntlet-Match heißt ja immer, 1 und 2 fangen an, wenn der Gewinner aus der Partie dann gegen 3 und so weiter und so fort, bis alle, sage ich jetzt mal als Beispiel, 10 Leute durch sind und dass jetzt der Gewinner dieses Matches zum Beispiel sagt, so, ich bin garantiert der Letzte, der in das Match reinkommt, bin so somit am frischesten und habe die größten Siegeschancen. Na, so hätte ich das gut gefunden. Mit diesem Gauntlet-Format, wie es AEW macht, da habe ich so meine Bauchschmerzen. Ich finde die Matches an sich eigentlich immer sehr unterhaltsam und freue mich auch das auf der nächsten Woche. Ich finde halt nur, wenn man jetzt schon extra ein Three-Way-Match in die Vorwoche dann halt reinpackt, wo es um irgendwas gehen soll, dann hätte man vielleicht den Vorteil irgendwie größer machen können. Aber ich will mich nicht beschweren. Also letztendlich ist es Wrestling, es kommt eh auf die Booking-Entscheidung an. Jay White kann genauso gut als Erster oder als in Anführungszeichen Letzter dieses Match gewinnen. Wir hatten jetzt ein, finde ich, sehr schönen Three-Way-Match und dann ist es natürlich auch okay. Das ist vielleicht nur ein kleines Detail gewesen, was mir aufgefallen ist, was bei mir so ein bisschen für Fragezeichen gesorgt hat. Dann kommen wir aber mal zur letzten Person, über die wir jetzt noch nicht so wirklich gesprochen haben, die auch einen Platz in diesem Match haben wird, nämlich Jeff Jarrett. Da war nämlich bei Dynamite gestern ist so, dass erst angekündigt wurde im Vorhinein, dass er seine Zukunft oder seine zukünftige Karriere adressieren wird. Dann gab es erst ein ganz kurzes Backstage-Segment mit seiner ganzen Entourage, die alle gesagt haben, egal was ist, sie stehen hinter seiner Entscheidung. Auch im Ring wurde dann sein Karriereende angedeutet mit der Gitarre hinter ihm und seine In-Ring-Boots. Also da wurde sehr viel in die eine Richtung angedeutet, hat dann aber gesagt, dass er ähnlich wie seine Familie und Vorfahren erneut ein Risiko eingehen muss. Er hat seinen letzten AEW-Vertrag unterschrieben. Er möchte nochmal Titel gewinnen und diesmal nicht Tag Team oder Trios oder sonst irgendwas, sondern Singles Championships. Und er möchte AEW World Champion werden und hat gesagt, dass er in dem Casino Gauntlet Match teilnehmen möchte. Grundsätzlich finde ich es ja immer schön, wenn Legenden ein passendes Ende bereitet wird und vielleicht nochmal sowas wie einen letzten Run. Das hat er jetzt ja damit auch gesagt. Er hat seinen letzten Vertrag unterschrieben. Ich weiß aber nicht, ob es in dem Fall zwingend notwendig ist, halt ein mehreres minütiges Segment einem Jeff Jarrett zu, in Anführungszeichen, opfern, da er ja letztendlich sowieso nicht World Champion wird. Also ich glaube, bei aller Liebe Double J gegenüber, ich glaube, niemand geht davon aus, dass er diesen World Title gewinnt, geschweige denn nächste Woche das Gauntlet-Match gewinnen wird. Oder sehe ich das zu kritisch? Ist Jeff Jarrett eine so viel größere Legende, als ich es gerade einschätze? Er ist definitiv eine Legende, aber nicht so groß, als dass man hier glauben könnte, dass er da eine Chance hat. Und das war für mich auch ein bisschen, sage ich jetzt mal, zu dick aufgetragen, ne? Dass er dann da Backstage mit Jay Lethal, Satnam Singh und Sanjay Dutt da steht und dann kommt noch seine Frau dazu, überreicht ihm die Stiefel und man denkt schon, alles klar, jetzt gibt es die Abschiedsrede. Ja, ich nehme aber dann am Match teil. Ich meine, da hätte auch eine Backstage-Promo gereicht. Na, das wäre jetzt so der Punkt gewesen, wo du jetzt als Beispiel eben gesagt hattest, dass man beim Main Event ein paar Minuten hätte streichen können. Das wäre hier genauso gut möglich gewesen. Definitiv, stimme ich zu. Ich weiß nicht, ob es ein Logikfehler war, aber eine Kleinigkeit, die mir noch aufgefallen ist. Karen Jarrett hat ihm ja noch die Stiefel in die Hand gedrückt und dann hat er sich ja so mit den Worten verabschiedet, so, ich gehe jetzt Richtung Ring und adressiere das dann. Dann gab es ja noch den kurzen Mariah May-Einspieler und dann ist ja Jeff Jarrett dann wirklich im Ring aufgetaucht, aber dann standen seine Stiefel schon im Ring. Er hat sie nicht mit rausgenommen. Ich glaube, er hatte sie in der Hand. Sicher? Also kann sein, dass ich mich jetzt gerade sehr vertue. Also so 100%, also ich hat den Eindruck gehabt, er hatte sie irgendwie dabei. Wenn es natürlich jetzt nicht so war, weil, also ich will mich jetzt auch nicht auf Gedeih und Verderb sagen, ich habe recht, wäre es natürlich so ein typischer Logikfehler. Ne? Naja, ist ja auch nur eine Kleinigkeit. Ja, ja. Ich meine, ich habe den Bericht geschrieben, das war nachts um 3:30, also kann auch sein, dass ich schon irgendwelche Sterne gesehen habe, aber ist ja nicht so wichtig. Kommen wir vielleicht noch zu den letzten Personen, die im allerweitesten Dunstkreis vielleicht noch Herausforderer für Moxley sein könnten. Nämlich diejenigen, die auch bei World's End auch noch im Four-Way-Match drin gestanden haben. Die letzten beiden Personen, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben, sind Hangman Adam Page und Orange Cassidy. Die hatten jetzt ein Singles-Match im Opener. Da hat der Hangman gegen Cassidy gewonnen. Ist jetzt die Frage, werden die dann noch irgendwie im World-Title-Geschehen eingreifen? Hat das damit überhaupt noch was zu tun? Ich wusste nicht, wo ich sonst irgendwie eingliedern soll in der Planung für den Podcast. Werden die damit was zu tun haben? Werden sie im Casino-Gauntlet-Match teilnehmen? Oder machen die zu zweit jetzt ihr Ding? Ich meine, Hangman hat jetzt gegen Cassidy clean gewonnen. Ich wüsste jetzt nicht, warum das jetzt noch groß weitererzählt werden sollte zwischen den beiden. Nee, definitiv wüsste ich das auch nicht. Also, und von dem, wie man beide jetzt in den letzten Wochen und Monaten dargestellt hat, gehören die definitiv in dieses Match. Wenn man jetzt nicht irgendwie so ein, zwei High-Class-Namen reinbringen will und den Rest dann mit, ich sag jetzt mit Kadern auffüllt, dass man gleich wieder weiß, aha, ich sag jetzt mal als Beispiel hier Jay White und anderes Beispiel, Swerve Strickland sind in dem Match, ja, okay, und dann siehst du so Leute wie Acclaimed oder bla, ja, einer der beiden wird der Herausforderer werden. So hast du dann mehrere Namen und die auch schon in der Vergangenheit, in der näheren oder längeren Vergangenheit mit World Championship zu tun hatten und vielleicht dann auch glaubhaft, wo man überlegen könnte, ja, die könnten da dann vielleicht auch das glückliche Ende für sich haben. Ich meine, positiv formuliert ist dieses Booking ja aktuell gerade sehr viel realistischer als eine sonstige Storyline, weil wir ungefähr 10 Leute jetzt allein in dieser Dynamite-Ausgabe hatten, die mehr oder weniger Titelambitionen geäußert haben. Also sonst ist es ja so eine Sache von, dass sie sich ja im Kayfabe gedacht Backstage denken müssen, oh, da ist gerade schon eine Storyline, okay, jetzt muss ich 3 Monate warten, bis ich auch irgendwie mal ein World-Title-Match bekommen kann oder mich irgendwie ins Gespräch bringen kann. So ist es ja eigentlich gerade ganz gut, dass du nicht ganz genau weißt, wer jetzt der nächste, ja, mittelfristige oder langfristige Gegner von Moxley werden wird. Finde ich gerade erstmal ganz spannend, ganz interessant erzählt. Jetzt gebe ich natürlich die unfassbar leichte und dankenswerte Frage, wer wird's denn? Also du hast ja eben auch schon, oder wir haben eben ja schon beide Jay White genannt. Glaubst du, er wird dann auch wirklich das Casino-Gauntlet-Match gewinnen? Und wenn ja, wird er ihm den Titel abnehmen? Und wenn nein, wer wird Moxley den Titel abnehmen? Viel Spaß. Ja, nein. Also, er wird der Herausforderer. Er wird ihm den Titel nicht bei der Weekly abnehmen. Weil dafür, ich glaube, ein Titelwechsel von Moxley weg werden sie nicht bei der Weekly machen und vor allem nicht, bevor irgendwie überhaupt mal klar ist, was wollen die Death Riders überhaupt. Hm. Ich kann mir gut vorstellen, dass Mox den Titel noch eine ganze Weile halten wird und dass man dann vielleicht irgendwann, ob es jetzt zu Revolution hin schon ist oder vielleicht auch erst zu Double or Nothing hin, Kenny ins Spiel bringt. Zu Kenny kommen wir natürlich gleich auch noch, der geht ja gerade gefühlt erstmal in eine andere Richtung. Aber ja, eben. Ne? Dem muss man bis dahin dann ja vielleicht auch noch was zu tun geben. Ein Punkt, wo ich dir auf jeden Fall zustimme, ist, dass es gerade zu früh in der Gesamtstoryline drin ist, um realistisch irgendwelche Leute aufzählen zu können, die Moxley wirklich realistischen Titel abnehmen können. Also da muss erstmal noch mehr passieren, mehr Hintergrundinformationen. Vielleicht ist irgendwas besonders im Koffer, vielleicht gibt es einen anderen Drahtzieher. Haben wir in den letzten Wochen ja schon wirklich ausreichend auch drüber gesprochen. Da wird, wenn es jetzt beispielsweise ein Jay White wird, das natürlich auch eher nur ein Übergangsgegner und nicht der letzte Gegner dieser Regentschaft. Ein Punkt, den wir eben schon mal kurz angesprochen haben, den wir jetzt aber kurz noch mal ein wenig mehr thematisieren können. Nach dem Three-Way-Match gab es dann noch ein paar Szenen, die hatten nicht mehr so viel mit Moxley zu tun, nicht mehr so viel mit dem World-Title. Ricochet kam dann noch dazu, beziehungsweise kam schon im Match ja dazu, muss man ja dazu sagen. Hat Swerve mit einer goldenen Schere attackiert. Daraufhin wurde es dann auch sehr blutig. Swerve musste ein bisschen was einstecken. Prinz Nana hat ein paar Stühle abbekommen, beziehungsweise ein paar Stuhlschläge von einem und demselben Stuhl. Und später gab es dann noch den Save vom Undisputed Kingdom. Ich glaube, wir müssen hier uns nicht als Experten irgendwie betiteln, wenn wir sagen, da wird es auf jeden Fall weitergehen. Da werden wir auf jeden Fall auch ein Match noch zu bekommen. Wie würdest du das Segment für dich einschätzen und auch im Hinblick auf Ricochets Heel-Turn, weil ich da noch so ein bisschen zwiegespalten bin, habe ich auch schon letzte Woche gesagt, dass mich das bislang noch nicht so ganz umhaut. Klar, dass die beiden jetzt ein längeres Programm dann miteinander haben. Ja, so gibt man Swerve dann auch was zu tun, wenn man ihn jetzt nicht gleich wieder zum World Champion machen will. Und Ricochet, so gut er im Ring ist, sein Problem ist halt bei seiner jetzt noch recht kurzen Zeit bei AEW fast dasselbe gewesen wie früher bei WWE. Als Heel ist er blass. So. Als Face, Entschuldigung, ist er blass. Na, also so kann, dann wirft, probiert man jetzt alles und sagt hier, du jetzt als Heel, vielleicht kann das glaubwürdig darstellen. Allein von dem, wie er eben bisher in seiner Karriere ohne Maske aufgetreten ist, muss man mal schauen. Also eine Charisma-Bombe war er noch nie. Die beste Zeit war wirklich die, als er als Prinz Puma unter Maske bei Lucha Underground aufgetreten ist. Und da muss er halt nicht mit seiner Mimik arbeiten. Gut, da habe ich ihn natürlich noch nicht mitbekommen. Also Lucha Underground habe ich nie verfolgt. Da war ich noch nicht so tief drin, beziehungsweise auch die Anfänge davon liegen ja auch schon ein bisschen zurück. Ich glaube und hoffe auch, dass das eher für Swerve dann jetzt wieder ein Aufbaugegner ist, nachdem er ja einiges verloren hat, also den Titelverlust gegen Danielson, dann gegen Hangman, dann gegen Lashley. Da wäre es jetzt schon arg auffällig, wenn er jetzt auch noch gegen Ricochet ein potenzielles Pay-Per-View-Match verlieren sollte. Wie gesagt, das ist noch so lange hin. Wer weiß, ob das überhaupt so lange fortgeführt wird oder ob das jetzt nur eine Übergangsstoryline wird, um halt irgendwelche größeren Dynamite-Ausgaben zu bestücken. Ja, ich glaube, Ricochet hat auch im Moment noch nicht so das Standing, dass er ein Swerve glaubhaft eine Gefahr für ihn wäre. Ja, wie gesagt, man kann, erinnerst du dich damals, das sehe ich vielleicht ein bisschen vergleichbar, als man Ricky Starks mal ein Match gegen MJF um den World Title gegeben hat? Ich glaube, das ist jetzt einfach so eine Sache hier, pass auf, Ricochet als Heel, wir schmeißen ihn ins Wasser und gucken, ob er schwimmt. So sehe ich das. Nee, alles gut. Ja, kann definitiv sein, dass man das jetzt erstmal ausprobieren möchte. Ich glaube, selbst wenn es funktionieren sollte, wo ich bislang noch nicht ganz das Gefühl habe, dass es richtig overgeht, wird er dann, wie gesagt, glaube ich, erstmal hier verlieren und dann gucken, in welche Richtung es gehen könnte. Ich versuche jetzt mal den Punkt Heel-Turn aufzugreifen, um einen potenziellen Heel-Turn anzusprechen. Nämlich das zweite Match bei Dynamite war ein Tag-Team-Match. Hurt Syndicate gewinnt innerhalb von 4 Minuten gegen The Acclaimed. Besondere hierbei war, dass die Spannungen der beiden Acclaimed-Leute, also Max Kessler und Anthony Bowens, weitererzählt wurde. Schon vor dem Match gab es einen kurzen Einspieler, wo Anthony Bowens genervt war. Im Match hat Anthony Bowens praktisch die Gegner gut in Schach halten können. Max Kessler taggt sich selbst ein. Bowens ist genervt, steht nicht mal mehr auf dem Apron, sondern beobachtet das Match halt von außerhalb des Rings. Max Kessler verliert relativ schnell. So bekommen wir eine sehr schnelle Niederlage für The Acclaimed. Also da wird ja gerade eindeutig ein Split angedeutet. Ich betone aber auch so sehr angedeutet, weil ich nach wie vor hoffe, dass man sie nicht turnen, dass man nicht einen von beiden turnen lässt, dass man eine Story zwischen den beiden hat, weil ich einfach nicht dran glaube, dass sich auch nur einer von den beiden wirklich nachhaltig über Wasser halten kann, maximal Midcard, und da würde ich sie, glaube ich, dann doch langfristig lieber als Tag-Team behalten. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass das jetzt gerade so gesehen ein Aufbau dafür sein soll, dass vielleicht beide gemeinsam Heel-Turn, dass sie sich irgendwie nochmal zusammenraufen und dann gemeinsam sagen, komm, wir lassen die pinken Outfits weg, wir lassen den Rap weg, wir werden jetzt ernsthafter, und nachdem es in den letzten Monaten nicht so erfolgreich lief, werden wir jetzt alles dafür tun, um wieder Tag-Team-Champions zu werden. Und ja, wie gesagt, das als Heels mit unfairen Mitteln. Wie gesagt, ich hoffe, wir bekommen nicht den Split. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Du wirst es mir jetzt in den nächsten Sekunden natürlich sagen. Ich glaube aber einfach nicht, dass sie als Singles-Wrestler überleben würden. Nee. Also wenn, dann eher Anthony Bowens. Weil der, ich glaube, der hat auch so ein bisschen die Physik dafür. Also zumindest als Face. Wenn sie auseinandergehen, also es ist ja quasi schon fast absehbar, wenn Max Caster dann endgültig zur dunklen Seite überwechselt, dass er sich dem Hurt Syndicate anschließt. Weil ich glaube, in dieser Backstage-Promo hat ja auch Anthony ihn auf diese Visitenkarte angesprochen. Und ich würde übrigens auch zum Beispiel einen Ricochet, der ja auch diese Visitenkarte entgegengenommen und nicht weggeworfen hat, vielleicht auch dann so langsam zum Syndicate rechnen, dass die so langsam wachsen. Und wer weiß, dann vielleicht dann auch ein richtiger Faktor im Machtgefüge AEW werden. Na, und weil, ob man jetzt, es wäre natürlich eine denkbare Story, dass dann vielleicht jetzt erstmal so die beiden gegeneinander, Anthony gegen Max, und dann gewinnt Max das Ding und Anthony sieht dann irgendwie ein, ja, dein Weg ist doch der richtige und jetzt werden wir das Evil Tag Team im Hurt Syndicate in Maßanzügen. Ja, wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein. Wie gesagt, ich hab meine Hoffnungen gerade schon ausgesprochen. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht dran, dass sie erhört werden. Dann gehen wir mal weiter und besprechen mal so mehr oder weniger die gesamte Women's Division. Da habe ich mir jetzt nämlich halt die, ich sag mal, drei relevanten Aspekte der Show rausgepickt, die wir nach und nach vielleicht besprechen können, weil das ja vielleicht auch alles irgendwie zusammenhängt, vielleicht auch nicht. Bei World's End hatten wir jetzt zwei Matches, die jetzt nicht so einen wahnsinnigen Aufbau hatten, also gefühlt fast gar keinen. Eben hatten wir, glaube ich, ja schon eine Toni Storm angesprochen, oder hattest du eine Toni Storm angesprochen, die jetzt in dem Fall nicht vorgekommen ist. Als erstes würde ich jetzt gerade einfach mal Julia Hart gegen Jamie Hayter nehmen. Julia Hart hat wirklich gute Reaktionen gezogen, muss ich sagen. Also besonders beim Einzug haben viele der Fans, fand ich, sehr gut mitgesungen. Das Match an sich war in Ordnung. Klar, Julia Hart ist nicht die Beste im Ring. Vielleicht kann man auch positiv sagen, noch nicht. Sie ist nur noch sehr, sehr jung. Sie gewinnt aber nicht clean. Praktisch, ja, das Spucken des Black Mists war in dem Fall ihr Finisher. Normalerweise deutet das ja sowas auf ein weiteres Match zwischen den beiden noch hin. Ich weiß aber trotzdem nicht so genau, was man dann hier vorhat, weil beide sind jetzt dann nicht wieder super lange da. Aber wenn man das jetzt weitergehen lässt, muss man ja nur weiterhin den beiden oder einen von beiden Niederlagen geben, so wie man es jetzt gerade schon tun musste. Ist das ein dankbares Booking für die oder trennt man das jetzt und lässt möglicherweise ja beide um irgendwelche Titel antreten? Nee, also ich würde da schon, weil es eigentlich einfach auch dann wieder ein bisschen mehr Women's Division in die Shows bringt, die beiden in der Fehde belassen. Man kann das ja so aufbauen, dass mal die eine, mal die andere gewinnt, dass man so sieht, ah, es ist wirklich hier on the edge sozusagen, also auf Messers Schneide. Es ist nicht ganz klar, welche von beiden jetzt wirklich denn die bessere ist. Und dann irgendwie beim Pay-Per-View ein großes Stipulation-Match darum, wer denn nun diese Fehde tatsächlich gewinnt und daraus erwachsend vielleicht dann irgendwie ein Titelmatch TBS oder World Championship. Was mir bei dem Match sehr aufgefallen ist, dass Julia kein Facepaint mehr hat. Genau, das stimmt. Auch generell ein ja, etwas anderes Outfit, ein etwas anderes Design. Es wirkt auch fast schon ein bisschen House of Black untypischer, also es war ja weniger in die Richtung schwarz-weiß, war ja auch viel rot drin, was ja auch die anderen drei Herren normalerweise ja nicht so sehr drin haben. Die Einzugsmusik ist noch die gleiche geblieben, deswegen würde ich jetzt trotzdem mal davon ausgehen, dass sie ja immer noch Teil des Stables sein wird, auch wenn sie optisch gerade nicht mehr so 1A dazu gepasst hat, zumindest in diesem einen Match. Ich weiß nicht, wie viel wir da rein interpretieren können. Ja, es ist natürlich die Frage jetzt, ne? Weil Julia ist ja gegangen, da war das House of Black noch pure Heel Und jetzt haben ja Buddy, Brody und Malakai in den zurückliegenden Wochen und Monaten so eine gewisse Wandlung durchgemacht. Na, hier Handshakes und so und Respekt zeigen, das hätten sie sicher unter der Ägide von Julian nicht getraut oder haben das da nicht gezeigt. Ich bin der Meinung, das deutet jetzt so langsam darauf hin, dass man vielleicht das House of Black so in dieser Tweener-Geschichte belässt und Julia aber als Heel-Charakter weiterführt und sich so langsam aus dem Haus löst. Ja, und dass das dann so über so einen langsamen Wandel, hier jetzt zum Beispiel mal eine leicht andere Ringgier, anderes Facepaint, wenn überhaupt, und dass sie sich so langsam vom House of Black sozusagen emanzipiert und dann völlig eigene Wege geht. Kann natürlich definitiv sein. Also House of Black hat jetzt in den letzten ein, zwei Wochen wieder ein bisschen gefehlt. Da müssen wir wahrscheinlich in dem Punkt abwarten, was halt dann sein wird, wenn die drei dann auch wieder Teil der Shows sind. Wir haben gerade auch schon beide Women's Title angesprochen. Mercedes Moné und Mariah May waren jetzt auch beide bei Dynamite zu sehen, haben beide ein Segment bekommen, wo sie, ja, die eine mehr, die andere weniger reden konnte, aber bei beiden kam jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Inhalt bei rum. Mercedes Moné beispielsweise hat halt eine kurze Titelfeier gehabt, wo überraschenderweise nichts passiert ist. Normalerweise endet das ja immer damit, dass ja entweder irgendeiner Person eine Champagnerflasche über den Kopf gezogen wird. Wenn es einen Kuchen gibt, dann bekommt jemand einen Kuchen ins Gesicht oder sonst irgendwas in die Richtung. Irgendjemand fliegt durch den Tisch. Hier ist jetzt gar nicht so viel passiert. Letztendlich hat sich eigentlich nur Mercedes Moné selbst gelobt, hat aber gesagt, dass 2025 noch besser wird. Hat dann das Match bei Wrestle Dynasty, wo wir gleich dann auch nochmal auf die gesamte Matchcard zukommen, gegen Mina Shirakawa angesprochen. Hat gesagt, sie möchte die Rev Pro Women's Championship dann haben. Und im Grunde genommen war es das jetzt auch eigentlich schon. Also wenn da jetzt nicht gerade was Längeres gegen Mina Shirakawa draus entstehen könnte, die ja auch Vollzeit bei AEW mittlerweile ist, dann weiß ich nicht gerade, wo das irgendwie langfristig hinführen soll. Und ich war fast schon ein bisschen überrascht, wie viele Minuten eine Mercedes Moné bekommen hat für so wenig Inhalt. Ja, definitiv. Das ist der dritte Teil der Show, wo man hätte sparen können. Vor allem kündigt sie uns das Match gegen Mina an, obwohl schon vor der Show bekannt war, dass sie in Tokio gegen Mina antritt und dass es tatsächlich dann sowohl um ihren New Japan Strong Title als auch um Minas Rev Pro British Women's Title geht. Das war alles vorher schon bekannt und da hat Captain Orvis uns das aber im Ring nochmal gezeigt. Also da hätte man, wenn man es jetzt schon so macht, dann wenigstens irgendwie einen Einspieler von Mina noch bringen können oder sie nochmal kurz nach, wenn sie denn anwesend war, vielleicht nach vorne schicken können, so einen Stare-Down oder sowas. Das hätte das Ganze ein bisschen wertiger gemacht. Da fand ich die Backstage-Promo von Mariah schon wesentlich besser. Und die sieht jetzt wirklich auch aus wie der Champ. Ne? Und was ihre Ansage war von meiner Seite aus richtig geil. Dann gehen wir direkt weiter. Also ich fand auch die Mariah May, das war ja nur eine Backstage-Promo, eine Aufzeichnung vorher, auch deutlich besser. Sie hat sich ja selbst ja, sehr gelobt, hat gemeint, dass sie die Frau ist mit den meisten Matches bei AEW im Jahr 2024. Und jetzt fordert sie auch würdigere Gegnerinnen. Auch hier haben wir jetzt aber keine Personen, die vielleicht jetzt gerade ganz naheliegend logisch hervortreten könnte. Also wir haben bei beiden Titeln jetzt den Fall, dass zumindest mittelfristig, also ab nächster Woche, nicht so wirklich absehbar ist, wer hier gerade irgendwie Hauptherausforderin werden könnte. Hast du irgendwie eine Vermutung bei Mariah May? Weil ich bin gerade halt wirklich sehr planlos, wenn ich ehrlich bin. Ich wüsste nicht, wer da jetzt gerade den Schritt nach vorne gehen könnte. Toni Storm wäre natürlich naheliegend, aber Toni Storm, die jetzt überall erstmal als Rookie abgestempelt wird, in ihrem alten, neuen Gimmick, Was wirklich cool ist, fände ich jetzt fast dann wieder, wenn man mit ihr den neuen Weg geht, schon relativ schnell, wenn man sie jetzt nächste Woche wieder als Hauptherausforderin präsentieren würde. Definitiv nicht. Das wäre ein Fehler. Ebenso wie ihr Timeless-Charakter finde ich diesen Rookie, ich bin in meinen ich vor 10 Jahren sozusagen zurückgekehrt. Charakter, den finde ich richtig gut gespielt von ihr. Ne, ich nehme jetzt mal an, dass Mariah auf Mariahs Backstage-Promo jetzt, dass man das so macht, dass sie jetzt vielleicht dann auch mal Herausforderungen von außerhalb bekommt. Na, jetzt nicht nur unbedingt alles von Stardom, aber vielleicht mal jemand von CMLL oder so oder vielleicht auch aus Europa. Man hat ja auch durchaus da Verbindungen hin, dass man so dann ein bisschen was überbrückt und im Hintergrund dann Toni weiter aufbaut. Und klar, dass das dann am Ende auf Toni gegen Mariah hinauslaufen muss, ist auch, glaube ich, jedem bewusst. Weil das ist ja noch eine offene Story, ein loses Ende sozusagen. Also auch hier ähnlich wie bei einem Jon Moxley, hier muss erstmal noch ein bisschen mehr passieren, ein bisschen mehr Zeit und ja, Story-Geschehen investiert werden, damit hier wirklich was Größeres passieren könnte. Die letzte relevante Sache, also größere Sache hätte ich jetzt gesagt, aus Dynamite, wäre jetzt noch Okada gewesen, der ja auch in einem Einspieler dann Kenny angesprochen hat, welcher dann nächste Woche zurückkehren wird. Okada hat auch deren gemeinsame Vergangenheit angesprochen. Omega soll ihm aber besser aus dem Weg gehen. Was natürlich andersrum eine Bestätigung sein dürfte, dass er ihm nicht aus dem Weg gehen wird, weil wenn eine Person eine andere Person anspricht, dann wird da meistens irgendwas mit passieren. Da war jetzt mein erster Gedanke vielleicht, dass man jetzt vielleicht doch noch etwas verspätet, die ganze Elite-Storyline wieder aufleben wird, weil die Bucks und Perry sind jetzt ja auch bei Wrestle Dynasty im Einsatz. Danach könnten sie dann auch wieder Vollzeit für AEW in den Ring steigen. Und Kenny kommt jetzt zurück. Auch wenn das Ganze jetzt ein bisschen verspätet wäre und nicht mehr so heiß ist, könnte man jetzt ja immer noch EVP gegen EVP bringen. Kenny gegen Okada, da wäre relativ viel möglich. Und fast schon verschenkt, wenn man sie jetzt nicht irgendwie nutzen würde, um das reinzubringen. Was aber, um jetzt eine halbe Stunde wieder zurückzuspulen, bedeuten würde, dass wir Omega erstmal nicht gegen Moxley sehen würden. Genau, also Omega nicht gegen Moxley. Das sehe ich genauso. Aber diese EVP-Story ist tot. Punkt. Seit der Niederlage der Elite im, wie war das hier, im Blood and Guts. Seitdem ist das Ding tot. Die Elite ist für mich offiziell Geschichte. Man kann jetzt gerne als Einstieg für Kenny ein Programm obwohl er wird wahrscheinlich auch mit sich selber ein geiles Match bekommen, mit Okada eine Geschichte machen. Meinethalben auch um die Continental Championship, obwohl ich die als für die beiden und diese epische Fehde als zu klein ansehen würde. Also für mich sollte es dann schon mindestens International, wenn nicht World Championship sein. Aber bis man da irgendwann mal hinkommt, da müssen ja noch viele andere Faktoren bedacht werden. Nee, ich glaube, ein Jack Perry, der kann mit seinem Scapegoat-Gimmick auch ganz gut alleine jetzt dastehen. Und jetzt ist ja halt Kenny auch der offizielle EVP, so hatte ihn ja dann bei Wrestle Dynasty auch ein Christopher Daniels angekündigt. Da könnte man vielleicht so als Side Story dann die Bugs mit einflechten, aber ich glaube jetzt nicht, dass das noch eine große Fehde mit der Elite an sich gibt. Vielleicht dann Bugs gegen Kenny, aber jetzt nicht mit Perry und Okada dabei, weil das auch, da hast du dann drei große Brandherde. Du hast den Heel Stable Elite, du hast den Heel Stable Death Riders und du hast den Heel Stable Hurt Syndicate. Das ist dann zu viel, wenn du alle drei wertig in den Shows darstellen willst. Ja, verstehe ich auch voll und ganz. Ich meine, ich habe ja auch eben schon gesagt, dass es dafür eigentlich zu spät ist. Die Frage ist dann, hältst du weiterhin die Bugs aus den Shows raus? Weil wenn die Bugs auch irgendwie Teil der Weeklies sind, dann muss es ja auch irgendwie Omega gegen die Bugs geben. Da wäre es ja schon fast unlogisch, wenn man das jetzt gar nicht mehr adressieren würde. Einfach klar die Story cutten. Ne? Weil das wäre für mich fast schon so ein ähnliche Totgeburt wie MJF und Adam Cole. Ja, da ist halt dann, also ja, dann einfach so gesehen wegignorieren, dass das mal stattgefunden hat. Ja. Oder dass man, wenn man es schon macht, dass man vielleicht dann tatsächlich die Bugs wieder als Faces zurückbringt, dass man dann sagt, hier, okay, wir waren jetzt, sind in uns gegangen und haben ein klärendes Gespräch mit Kenny gehabt und die größere Gefahr sind jetzt nun mal die Death Riders und da müssen wir, die wir für die Company seit Beginn anstehen, dann auch zusammenhalten, dass man es vielleicht in die Schiene bringt. Was dann, wenn die Death Riders irgendwann mal erledigt sind, dann wieder ein Bruch zwischen den dreien passieren kann, das ist ja, das steht ja auf einem ganz anderen Papier, aber ich würde jetzt nicht zu diesem Zeitpunkt da ansetzen, wo man damals notgedrungen wegen Kennys Verletzung aufgehört hat. Ja, verstehe ich auch voll und ganz. Also ich würde mir zumindest wünschen, dass es irgendwie adressiert wird. Also egal in welche Richtung, ich fände es ein bisschen komisch, wenn es jetzt einfach gar nicht mehr irgendwie angesprochen wird, weil dafür war es ja dann doch zu relevant, zu präsent. So oder so hat man es jetzt nicht ideal gelöst. Ich glaube, auf den Nenner können wir uns auf jeden Fall einigen und dann einfach mal hoffen und schauen, dass man das Beste draus macht. Und gute Matches sind bei den Leuten ja sowieso garantiert, egal in welcher Form wir sie dann bekommen. Drei Sachen aus Dynamite habe ich mir jetzt so gesehen noch als Rest zusammengefasst, einfach nur, weil ich nicht ganz wusste, wo ich sie sonst einbauen soll und ich auch ehrlich gesagt nicht so viel darüber zu sagen habe. Also, wenn du noch darüber ein paar Sätze verlieren möchtest, gerne, sonst würde ich es einfach nur vollständigkeitshalber erwähnen. Einmal hatten wir wieder einen kurzen New York-ästhetischen Einspieler von Hook, der hat nochmal Christian Cage angesprochen und ein Match für die beiden in 2 Wochen bei Dynamite. Ja, angekündigt, bestätigt, wie man es nennen möchte. Weiß ich nicht, mir gibt das irgendwie nicht viel. Ich weiß nicht, was ich darüber groß sagen soll. Hast du irgendwie was? Weil sonst würden wir es wahrscheinlich eh nächste Woche besprechen, wenn man nächste Woche auf die übernächste Dynamite-Ausgabe blickt. Nee, also ich weiß nicht, wo man mit der Story jetzt hin will, weil wenn, also Hook müsste eigentlich seine Redemption für Christians Attacke auf seinen Vater bekommen, aber wenn du dann Christian wieder gegen Hook verlieren lässt, sieht das für ihn als potenziellen Herausforderung den World Title, weil er hat ja nun mal immer noch seinen Vertrag, sieht er dann auch wieder schwach aus. Das ist auch so eine verzwickte Sache, wo man eigentlich dieses machen, können sie es eigentlich nur falsch machen. Ja, vor allem, also gefühlt ist jede Hook-Story jemals, dass irgendwie er oder Freunde oder Familie angegriffen wurde und Hook macht Jagd auf die Person, bekommt irgendwann seinen Redemption-Sieg. Ich weiß nicht, ob Hook jemals eine Geschichte bei AEW hatte, die nicht genau so aufgebaut wurde. Aber ist vielleicht ein anderes Thema. Ansonsten hatten wir noch ein Handicap-Match, das ging aber nur ungefähr eine Minute. Powers Hobbs gewinnt gegen 2 Jobber, deren Name ich mir dann doch nicht mehr aufgeschrieben habe. Ich weiß nicht, hast du dazu irgendwie groß was zu verlieren? Naja, man hält ihn in den Shows präsent, auch nach seiner Niederlage gegen Takeshita bei den World's End. Ne, man hat also wieder was mit ihm vor. Es wäre ja auch jetzt nicht das Überraschendste gewesen, wenn er jetzt erstmal wieder in der Versenkung verschwunden wäre. Ja, gut, das wäre natürlich genauso denkbar gewesen. Ich weiß nicht, also mir persönlich geben einfach so eine Minute Squash-Matches nicht so viel, abgesehen von natürlich, klar, er ist irgendwie weiterhin anwesend in der Show, das hätte man vielleicht auch mit einem 30-Sekunden-Backstage-Segment hätte auch rüberbringen können, aber gut. Wir wollen uns jetzt nicht allzu sehr über Kleinigkeiten beschweren oder darüber zu viel Zeit verlieren. Ein kurzes Segment, was wir dann noch hatten vorm Main Event, nämlich ein Backstage-Interview vom Learning Tree, beziehungsweise in dem Fall war es halt nur Big Bill und Brian Keith. Die haben dann irgendwann Rated FDR hinzugeholt, sodass dann Copeland war es, oder beziehungsweise Cope nur noch, ein Match für Collision ausgesprochen hat. Das wurde auch mittlerweile bestätigt und das nutze ich einfach jetzt gerade mal als kurzen Übergang, um nochmal auf Collision jetzt am Samstag dann zu blicken. Da haben wir nämlich bislang 4, wenn ich mich gerade nicht verzählt habe, bestätigte Matches. Sogar auch einige, wo man positiv sagen kann, hey, das ist mal nicht nur Aufbau für Dynamite, sondern so ein bisschen was Eigenstehendes, auch Sachen, die jetzt bei Dynamite gar nicht vorgekommen sind. Gerade schon mal kurz gesagt, Learning Tree gegen Rated FTR. Ich glaube, besonders nach dem Ende des Main Events jetzt gerade von Dynamite, sollte da relativ klar feststehen, dass Rated FTR dieses Match gewinnen wird. Ansonsten bekommen wir noch ein Singles-Match, Tony Storm gegen Deonna Purrazzo und 2 Titelmatches, nämlich einmal Private Party gegen Action Andretti und Leo Rush und TNT Championship Daniel Garcia gegen Mark Briscoe. Noch dazu vielleicht vollständigkeitshalber gesagt, Jeff Jarrett wird ein Match bestreiten, ist der Gegner noch nicht bekannt und Rock'n'Roll Express wird auch einen Auftritt in irgendeiner Form haben. Ja, wie gerade schon gesagt, ich finde eigentlich die Matchcard für Collision ganz interessant. Einfach weil es ein paar Sachen sind, die wirken nicht wie ein Aufbaumatch. Die haben ihre eigene Story bekommen, die halt irgendwie bei Collision dann auch fortgeführt wurde. Höchstens könnte man vielleicht negativ sagen, dass einfach die Tag-Team-Titel seit dem Titelgewinn von Private Party einfach gefühlt vollkommen irrelevant geworden sind. Bei Dynamite nicht vorkommen und auch bei Collision nicht der tragende Punkt sind. Aber ich würde mal, wenn man es mit einer durchschnittlichen Collision-Ausgabe vergleichen würde, würde ich dann doch eher sagen, dass ich den Aufbau ganz gut finde. Ja, vielleicht hat sich ja Tony mal Gedanken gemacht und gesagt, so, pass auf, das alte Jahr bringen wir jetzt noch so zu Ende und im neuen Jahr krempeln wir einiges um, dass man jetzt Collision wieder eigenständiger macht, da auch eigene Inhalte bringt, die jetzt nicht direkt mit Dynamite zu tun haben, dass es hier und da vielleicht Überschneidungen gibt, ja, aber jetzt, dass doch Collision auch wieder einen eigenständigen Charakter bekommt, auch will man ja, wie es wohl zu hören war, nicht mehr in die ganz großen Arenen gehen, sondern wieder ein bisschen kleinere Brötchen backen und dadurch vielleicht dann auch eine bessere, kompaktere Atmosphäre hinbekommen. Also vielleicht besinnt sich Tony jetzt tatsächlich auf die Wurzeln, die zum Anfang AEW so ausgezeichnet haben. Und da ist vielleicht dann auch schön, wenn in der zweiten Weekly dann auch mehr Platz für mehr Storylines ist. Wir können es nur hoffen, weil, wie gerade halt auch schon von mir gesagt, Tag-Team-Szene sieht gerade wirklich nicht sonderlich gut aus. Da ist es relativ dünn, kaum relevant, hat es nicht auf die Pay-Per-View-Card geschafft, was ja schon relativ deutlich ist, weil wir eigentlich immer World Tag-Team-Titel-Match in irgendeiner Form hatten. Jetzt in dem Fall gar nicht. Ich glaube, das ist relativ deutlich. Eine andere Show, auf die wir noch kurz blicken können, die am Wochenende ansteht, mehrfach eben schon angesprochen, ist Wrestle Dynasty. Also ein gemeinsamer Pay-Per-View von AEW, New Japan, CMLL und Ring of Honor. Und Stardom. Und Stardom. Sogar 5. Wir haben 11 Matches bestätigt, 9 für die Main-Show, 2 für die Pre-Show. Ich glaube, es wäre jetzt Quatsch, Match für Match da jetzt nochmal durchzugehen. Es lässt sich auf jeden Fall sagen, dass ein paar prominente Namen von AEW zu sehen sein werden, sei es Willow Nightingale, Ricochet, Kenny Omega, Young Bucks, Castagnoli, Brody King und so weiter. Das vielleicht einzige Match, was wirklich für AEW mittel- bis langfristig relevant sein könnte, haben wir auch eben schon angesprochen, das ist Mercedes Moné gegen Mina Shirakawa. Der Rest wirkt für mich eigentlich wie Matches, die sehr gut werden können, aber die wahrscheinlich keine wirkliche Bedeutung haben werden, wo es relativ egal sein wird, wer die gewinnt. Dementsprechend, wie gesagt, ich habe eigentlich kein Match, worüber ich jetzt gerade irgendwie groß noch Verlangen habe, darüber zu sprechen. Ich weiß nicht, ob es bei dir anders ist. Nee, es sind mal Samt und Sonders Showcase-Matches. Ich glaube, wenn man jetzt auf das Match noch kurz ein Wort verliert, was du eben auch angesprochen hast, was ein bisschen heraussticht, es ist ja bezeichnend, dass bei dem Match eben nicht die TBS Championship auf dem Spiel steht, sondern nur die Strong Women's Championship von New Japan. Und da kann ich mir schon echt gut vorstellen, dass Mina hier das Ding gewinnt und dann ihrerseits Doppel-Champion ist, eben Undisputed British Women's Champion und dann eben Strong Women's Champion von New Japan. Und dass Mercedes sich dann wieder rein auf ihre TBS Championship konzentrieren kann. Alles andere, es gibt interessante Paarungen, Kenny Omega gegen Gabe Kidd, ja, Shota Umino gegen Claudio Castagnoli. Es gibt viel Interessantes. Ja, man guckt sich das dann an und hofft, dass die Matches gut werden, aber sie haben halt eben vielleicht eben auf das, was ich ausgeführt habe, jetzt auch keinerlei Auswirkungen oder Einfluss auf die AEW Weekly Storylines oder das Geschehen der nächsten Wochen und Monate. Ja, ich sehe es definitiv genauso. Deswegen, um vielleicht so ein bisschen interner auszuplaudern, wir haben natürlich auch schon darüber gesprochen, ob sich da irgendwie anbieten würde, einen eigenen Review-Podcast, ähnlich wie bei World's End, halt für Dynasty zu machen. Muss man, glaube ich, einfach schauen, wie viel dann letztendlich wirklich passieren wird. Stand jetzt wüsste ich nicht, worüber ich einen Podcast dann füllen würde, außer bei jedem Match zu sagen, ja, war ein sehr gutes Match. Von daher, ansonsten werden wir die wichtigsten Sachen halt da in der nächsten Elite Hour nächste Woche Freitag dann in irgendeiner Form besprechen. Damit wäre ich aber auch mit Dynamite durch. Ich wäre mit jeglichen Shows, die jetzt erstmal anstehen, durch. Für nächste Woche Dynamite ist eigentlich nur der Casino Gauntlet Battle, nicht Battle Royale, Casino Gauntlet Match angekündigt. Darüber haben wir auch eben schon ausführlich gesprochen. Deswegen, wenn du jetzt nicht noch was inhaltlich zu sagen hättest, würde ich zu einigen Kommentaren noch bei im Board und YouTube übergehen. Kommentiere die Kommentare. Erstmal Grüße gehen ins Board an DDP81, der, wie ich eben gesehen habe, auch während unserer Aufnahme noch einen relativ langen Podcast geschrieben hat, Kommentar geschrieben hat, über einerseits World's End, aber halt auch mögliche Booking-Pläne für Tag Team Division und Women's Division. Da hatte ich jetzt nicht die Möglichkeit, mir das komplett durchzulesen. Wie gesagt, ist relativ lang geworden. Ich werde es aber gleich noch mit Sicherheit in irgendeiner Form kommentieren im Board. Wie gesagt, da liebe Grüße. An YouTube hatten wir auch einige Kommentare. Einerseits Grüße gehen raus an Meister Proper, Kurz im Kopf und José Jack Mourinho, der auch seinerseits eine sehr ausführliche Pay-Per-View-Review formuliert hat. Diesen fand er wrestlerisch sehr stark. Es fehlten aber natürlich Private Party als Tag Team Champions generell, schwächere Tag Team Division aktuell angekreidet und auch das Aftermath von dem Main Event war etwas enttäuschend für ihn. Wo ich, glaube ich, grundsätzlich auch ja, sehr zustimmen kann, wüsste jetzt nicht, wo ich irgendwie was gegen sagen sollte. Hat aber auch zwei Fragen mitgebracht, die wir ja vielleicht gerade noch abschließend kurz besprechen können. Einerseits hat AEW mit dem Abschwächen der Tag Team Division sein Alleinstellungsmerkmal verloren? Die Frage würde ich dir zuerst gerade geben. Wenn du sonst einen Moment drüber nachdenken möchtest, kann ich auch sonst gerade erstmal meine Antwort formulieren. Ich hatte ja ein wenig mehr Gelegenheit, mich darauf vorzubereiten. Nö, nö, alles gut. Ja, also ich sehe die Tag Team Division schon etwas länger nicht mehr auf dem Level, wo sie war, oder wo sie auch für AEW schon mal war, weil letzten Endes Private Party haben jetzt tatsächlich den Bucks den Titel abgenommen, aber die Bucks vorher haben den ja auch schon kaum verteidigt oder irgendwie groß gefeatured. Die waren dann ja eher mit ihrem Elite-Schissel da beschäftigt. Also da bräuchte es dringend mal eine Revitalisierung der Tag Team Division. Da gebe ich dann dem José Jack Mourinho insofern auch wirklich recht. Und das wäre ja auch so ein Punkt, den sich vielleicht ein Tony Khan als Vorsatz für 2025 vornehmen könnte, wenn er es nicht tatsächlich auch hat, die Tag Team Division wieder dahin zu bringen, wo sie einst war. Also ich würde die Frage auch mit einem Ja und einem Nein beantworten, weil einmal, alles, was du gerade gesagt hast, würde ich voll und ganz zustimmen. Viele Tag-Teams der letzten Jahre sind zum Teil nicht mehr da oder gefühlt keine wirkliche Relevanz mehr. Also die Lucha Bros sind jetzt weg, weil Penta ja sehr wahrscheinlich jetzt nächste Woche bei Raw aufkreuzen wird. Acclaimed ist sich gerade am Trennen. Proud and Powerful haben wir nicht mehr. Wir haben gefühlt aktuell nur noch FTA und die Bucks und sonst, ja, also gerade Private Party, die ich vor einem halben Jahr auch noch als maximal Midcard-Tag-Team betitelt hätte, und sonst kommt da einfach gerade nicht viel, was nicht Under- oder Midcard ist. Wo ich aber zumindest Nein sagen würde, wäre in der Formulierung der Frage, weil ich glaube, dadurch hat AEW nicht das Alleinstellungsmerkmal verloren. AEW sagt ja auch immer gerne, we're the best wrestle. Und ich glaube, das ist immer noch ein Punkt, wo man ihnen zustimmen muss. Das heißt, ich würde nach wie vor immer noch sagen, auch wenn das ein Stück weit natürlich auch subjektiv betrachtet ist, das beste Wrestling weltweit sieht man aktuell immer noch bei AEW, besonders bei den Pay-Per-Views. Also da kann man natürlich mit mir jetzt härter ins Gericht gehen und mir widersprechen, dass man das anders sehen kann. Ich glaube aber auch World's End, selbst wenn der Aufbau da nicht ideal war, war das wrestlerisch immer noch sehr, sehr, sehr, sehr stark, auch besser als die allermeisten WWE-Pay-Per-Views. Und ich glaube, sonst gibt es gerade nicht viel, was irgendwie noch in diese Region hochkommt vom Niveau. Von daher, ja, sie haben auf jeden Fall einen großen Teil ihres Alleinstellungsmerkmals verloren, aber ich glaube, sie können sich immer noch in dem Aspekt von den anderen Companies abheben. Zweite Frage, die ich absolut fantastisch finde, wirklich ganz, ganz, ganz, ganz großes Lob an der Stelle. Ich weiß nicht, ob du diese durchgelesen hast. Dementsprechend würde ich, glaube ich, auch gleich zuerst darauf antworten, weil das vielleicht etwas ist, wo du einen Moment drüber nachdenken musst. Szenario, ihr findet euch in einer Zombie-Apokalypse wieder. Welche Wrestler, in dem Fall gehe ich mal davon aus, ihr meint AEW-Wrestler, würdet ihr in eurer Gruppe mitnehmen? Wirklich, Chapeau, großartige Frage. Ich weiß nicht, ob du gerade schon Namen im Kopf hast. Ich habe mir mal 5 Leute rausgesucht mit einer kleinen Begründung, warum ich sie nehmen würde. Soll ich erstmal anfangen? Ja, mach mal. Alles gut. Okay, ich habe nämlich einerseits gedacht, ich möchte sowohl Männer als auch Frauen als auch ein Tag-Team drin haben. Und dann habe ich versucht, 5 Leute mir rauszusuchen, die ich nehmen würde. Punkt 1, erstmal Bryan Danielson, wenn wir ihn so gesehen noch als Wrestler sehen. Klar, also Vollzeitkarriere beendet. Aber für mich ist er einfach der Anführer meiner Gruppierung. Er ist mein verlässlicher Good Guy, der alles handeln kann und gleichzeitig trotzdem ziemlich abgezockt ist, aber so ein bisschen die Stricke in der Hand hält. Dazu habe ich mir Swerve Strickland rausgesucht, einfach mein abgezockter Killer, der Mann fürs Grobe, der Mann fürs Blutige, wie man jetzt auch bei Dynamite sehen konnte, auch wenn er in dem Fall der Blutende war. Meine dritte Person ist Willow Nightingale. Da ist es einfach meine Mischung aus guter Laune, die muss ja auch in der Zombie-Apokalypse aufrechterhalten werden. Hat aber auch gezeigt, dass sie in Deathmatches äußerst brutal und blutig werden kann. Also da meine perfekte Mischung für diese Gruppe. Und dann wollte ich noch ein Tag-Team, da ist es mir etwas schwer gefallen. Haben wir gerade schon drüber gesprochen. Habe ich mir dann aber auch noch FTA rausgesucht. Einfach vor dem Hintergrund, eine Gruppe muss ja auch zusammenhalten, die größte Gefahr einer Gruppe geht oft aus der Gruppe selbst hinaus, falls irgendeine Person wen anders in der Gruppe verraten möchte, aber FTA ist immer mit jedem befreundet gefühlt, ist immer sehr loyal, achtet immer auf sich selbst und damit dann auch hoffentlich auf meine anderen Gruppenmitglieder, von daher wäre das meine 5er-Gruppierung und natürlich ich selbst, der dann diese 6er-Gruppe vervollständigt. Und ich glaube, damit hätten wir in jeder Zombie-Apokalypse wirklich gute Chancen zu überleben. Wirklich fantastische Frage. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, da eben mal 10, 20 Minuten drüber nachzudenken, wie ich meine Gruppe voll machen würde. Jetzt nochmal den Ball an dich zurückgespielt. Würdest du mir mit meiner Gruppierung zustimmen? Würdest du Teil meiner Gruppierung sein wollen? Oder hast du dir gerade vielleicht noch andere Namen überlegt? Ich würde mich, genauso wie ich es mir jedes Jahr beim Karneval wünsche, irgendwo in einen Bunker verziehen und warten, bis alles vorbei ist. Aber wenn ich müsste, würde ich sagen, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen kartmäßig benennen darf, aus dem Main-Event-Bereich würde ich, glaube ich, Adam Page nehmen, weil der ist so verrückt. Der schießt zuerst. Habe ich auch überlegt, bei Hangman hätte ich aber Angst, dass er irgendwann mich angreift. Naja, nur ob nun dann ein Zombie oder er. Naja, es wäre auf jeden Fall vorbei. Naja, also ihn, dann aus der Midcard-Region würde ich dann vielleicht einen Mark Briscoe nehmen, weil der auch so herrlich verrückt ist, sich irgendwie manchmal auch echt wie ein halber Zombie benimmt. Tech-Teams. Muss ich jetzt mal überlegen, welches Tech-Team könnte man da gewinnbringend einsetzen? Naja, für die gute Laune vielleicht die Outrunners. Hatte ich auch überlegt, das wäre mein Plan B gewesen. Ne? Und bei den Ladies, mal gucken. Ja, klar, auch wenn sie schon urslange nicht mehr zu sehen war, eine Aberdeen, weil die kann dann zwischen mir und den Zombies übersetzen. Okay, also zwei, ja doch etwas andere Gruppierungen für eine potenzielle Zombie-Apokalypse. Wie gesagt, nochmal fantastische Frage, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Damit sind wir aber dann für heute durch. Ich glaube, wir haben alles Wichtige besprochen und noch ein bisschen mehr. Wir haben jetzt aus einer Weekly dann trotzdem eine gute Stunde gefüllt. Lag aber natürlich auch daran, dass wir jetzt das Duo von uns beiden auch etwas länger nicht mehr im Podcast hatten. Nächste Woche ist halt dann die Frage, ob es mit nur einer regulären Review zu Collision Dynamite weitergeht oder ob wir noch separat zu Dynasty ja, etwas aufnehmen werden. Das wird sich dann zeigen, wann was rauskommt. Spätestens nächste Woche Freitag sind wir dann auf jeden Fall wieder für euch da. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem noch eure freien Tage genießen, insofern ihr gerade noch welche um Neujahr habt. Natürlich wünsche ich euch auch gerne nochmal ein frohes neues Jahr. Viel Spaß mit Dynasty, mit Collision, mit Wrestle Kingdom und Dynamite nächste Woche. Steht ja jetzt ja doch relativ viel an. Und wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Stefan und ich übergebe wie immer das letzte Wort an Thorsten. Bitteschön. Wie immer ist schön. Auch in den Podcasts, wo ich mit dir nicht dabei bin, habe ich immer das letzte Wort. Sehr schön. und ich gebe es dir. Alles klar. Ja, ich möchte diesen Podcast dann mit einem kleinen Spartipp beschließen. Und zwar eben auf das kommende Wochenende gemünzt. Auf Wrestle Kingdom und Wrestle Dynasty. Die gibt es ja als Bundle bei Thriller TV zu kaufen. Ich möchte aber hier, wenn man jetzt nicht unbedingt das den AEW englischen Kommentar haben will, sondern Hauptsache überhaupt einen englischen Kommentar, vielleicht mal anregen, zu überlegen, sich einen Monat New Japan, also NJPW World zu holen, weil da sind die beiden Events auch mit drin, auch mit englischem Kommentar, man zahlt nur 10 Euro. Das mal so am Rande. Ich wünsche euch auch allen weiterhin ein gutes Jahr, erfolgreiches Jahr und hoffentlich für uns ein schönes AEW-Jahr. Bis denn.